Abend steht im Zeichen einer gewaltigen Rauchsäule, die sich über den Potsdamer Platz erhebt. Sie stammt nicht von den Kiosken und den Propagandasäulen, die die Demonstranten heute früh anzündeten. Sie stammt von einem Brand, der erst vor etwa anderthalb Stunden angelegt wurde. Es ist jetzt 18 Uhr und hell schlagen die Flammen aus dem großen Kolumbushaus. Hier in den Lagerräumen und Verkaufsräumen der HO, die bis vor einiger Zeit hier ein Geschäft unterhielt, wurden die Scheiben zerschlagen und Demonstranten legten in den Verkaufsräumen Feuer an. Die Flammen fraßen sich sehr schnell bis zum dritten Stockwerk hoch. Und darüber ist ja nichts mehr. Die Stahlkonstruktion des Hauses reckt sich über den Flammen und es besteht keine Gefahr, dass dieses Haus einstürzen wird. Aber es ist ein gespenstisches Bild hier am späten Nachmittag oder am frühen Abend. Und die etwa 2000 Demonstranten, die sich noch in der Mitte des Potsdamer Platzes aufhalten, schauen in die Flammen, schauen auf das Kolumbushaus, schauen auf die Stelle, wo sich heute früh erst 6 Volkspolizisten ergaben. Genau aus diesen Fenstern, wo vielleicht noch vor einer Dreiviertelstunde die weiße Fahne heraushing, genau aus diesen Fenstern schlagen jetzt große Wolken weißen Papiers heraus.